Deutschlandfunk Hintergrund Kultur. Was hätten Sie eigentlich gerne vom Netz? Vom WWW, dem World Wide Web, aus dem Netz der Netze? Drehbare Rundumansichten. Panoramabilder vom Mount Everest, vom Eiffelturm oder unzählige Ansichten von fernzusteuernden Webcams? Live-Videobilder aus dem englischen Garten, vom Taj Mahal, der Jerusalemer Klagemauer oder von der nächsten Straßenkreuzung? Sex und Chat oder lieber Diskurs in Foren und Weblogs? Boulevardgeplapper, Musik, Filme und Videos, Kino on Demand? Halbwegs intelligente Suchmaschinen, interaktive Einkaufsberater, virtuelle Anziehpuppen mit ihren Körpermaßen, die Anzüge und Kleider vorführen? Börsensimulationen, Online-Banking, den interaktiven Museumsbesuch oder gar extra fürs Netz gemachte Medienkunstprojekte? Können Sie alles haben. Online, on-screen, auf Ihrem Bildschirm. Mitten ins Leben. Mitten ins Digital Life, wie es die Werbung mittlerweile nennt. Ein Leben vor immer bunten Bildschirmen mit Dienstleistungen, Services, Informationen und Unterhaltung online. Und manchmal eben auch mit allem zusammen. Auch wenn es heute ein bisschen so aussieht, wenn auch die Bildschirmoberflächen mittlerweile so vertraut sind wie der eigene Schreibtisch. Aufgeräumt und wohl sortiert, von Softwareergonomen und Interface-Designern bis zum Anschlag attraktiv gestaltet. Das war aber nicht immer so. Das Netz kann wie das Digitale selbst auch als ein Ausdruck des Willens zur Sauberkeit gelesen werden, dem alle Schmutzigkeit ausgetrieben werden muss, damit er sich frei entfalten kann. You do not know the bad things before it's gone all over the world. Von Datendandys und Infoarchitekten. 10 Jahre World Wide Web. Ein Feature von Justus Hermann. Angefangen hat das alles mehr oder weniger mit einem Kaffee. In der Cafeteria des CERN, dem europäischen Kernforschungslabor in der Schweiz, in der Nähe von Genf. Well, I knew Tim from before, but I knew he was back. Ich kannte Tim schon lange, aber wir haben nie zusammengearbeitet. Es kam, als ein gemeinsamer Freund hier am CERN meinte, Tim arbeitet an einer ganz ähnlichen Geschichte wie du. Vielleicht solltet ihr wenigstens einmal einen Kaffee zusammen trinken. Ich sagte, ja klar, lass uns das machen. Also haben wir uns getroffen. Tim erklärte mir sein Konzept und ich sagte, okay, der Ansatz über das Internet, das ist so viel besser als mein Ansatz. Also ab in die Tonne mit meiner Idee. So funktionieren solche Dinge. This is how things happen. Tim, das ist der Brite Tim Berners-Lee. I didn't anticipate it, no. Und der das erzählt, ist Robert Caillot, gebürtiger Belgier. Die Geschichte, von der die Rede ist, an der die beiden zunächst getrennt und seit ihrer arrangierten Kaffeepause gemeinsam gearbeitet haben, das ist nichts weniger als die Erfindung des World Wide Web. Wörtlich, weltweites Netz. Kurz, WWW. 3W. Dem Web. Das WWW, das Web, das ist der gigantisch große und ständig wachsende Bereich in weltweiten Datennetzen, der von Millionen Computerbildschirmen aus als Websites und Homepages sichtbar wird. Click and go. Browsen, stöbern, klicken. In Suchmaschinen in Sekundenschnelle, die aktuell gut 4 Milliarden Seiten abfragen. Googeln oder einfach nur sich im Web treiben lassen. Im Web surfen. Seit ziemlich genau 10 Jahren überzieht das Web mit rasanten Wachstumsraten die Welt. Wirklich los ging es ein paar Jahre früher schon, in der Cafeteria des CERN, einem etwas in die Jahre gekommenen, ziemlich belebten 60er-Jahre-Bau mit riesiger Terrasse vor dem schweiz-französischen Alpenpanorama. Gut 8000 Wissenschaftler der 185 Mitgliedsorganisationen aus 20 Staaten arbeiten hier am CERN. Verteilt auf ein Gelände quer über die schweiz-französische Grenze mit den Ausmaßen einer mittleren Kreisstadt. Well, You have seen the site. It's a big site. Sie haben das CERN-Gelände gesehen. Es ist ziemlich groß. Tim war eine ganze Zeit lang weg vom CERN gewesen und kam irgendwann zurück in einer Arbeitsgruppe, bei der es um Netzwerkcomputer ging. Und ich habe mich um Systeme zur elektronischen Dokumentenverwaltung gekümmert. Das CERN ist eine weltweit einmalige Einrichtung, die so etwas wie die Ursprünge von Materie und aller Physik überhaupt erforscht. In internationalen Partnerschaften baut das CERN dafür so etwas wie die Entstehung des Universums, den Urknall, den Big Bang, schlichtweg nach. In verkleinertem Maßstab, experimentell, aber immerhin noch in haushohen Detektoren und gigantischen unterirdischen Versuchsanlagen. Auf höchstem Niveau und in 100 Metern Tiefe, zum Beispiel in der weltweit einzigartigen, fast 30 Kilometer langen, fast kreisrunden Tunnelanlage, weit unter Schweizer und französischer Oberfläche. Und in riesigen Versuchskammern in Kathedralengröße. Kurzum, hier ist man es gewohnt, die Dinge, die man braucht, zu beschaffen, zu bauen, im Zweifelsfall sogar erst noch zu erfinden. Das Web war, was den Wissenschaftlern fehlte. Die hatten ansonsten eigentlich alles, was sie brauchten. Was sie nicht hatten, das war ein wirklich gutes, funktionierendes System, um ihre Forschungsergebnisse, die immer schneller entstanden, auch abzurufen, zu finden und einzusehen. Was Tim Berners-Lee und Robert Gaillot wollten, war ein neuartiges, computergestütztes Bibliothekssystem. Ein neues System für den Umgang mit gigantischen Mengen von Texten und Informationen. Wir wollten vor allem die gewaltigen Mengen von Informationen und Dokumenten, vor allem hier am CERN, in den Griff bekommen, die hier auf so vielen Computern herumlagen. Das war 1988. Das Internet hat in der Wissenschaft viel dazu beigetragen, Wissen zu schaffen, zu vermehren und auch zu speichern. Bisher aber kaum etwas, um Wissen auch zu verwalten, zu sichten und neu zu organisieren. Wenn man sich wirklich mal den Anfang ansehen will. Nein, nicht ganz so weit zurück. Nicht zum chinesischen Abakus vor 5000 Jahren. Nicht zu den Mathematikern Pascal und Leibniz, die im 17. Jahrhundert zahnradbetriebene Rechenapparate entwickelt hatten. Nicht zu den Mathematikern Charles Babbage und Lady Lovelace, die schon Ende des 19. Jahrhunderts so etwas wie Computer als omnipotente Maschinen theoretisch angenommen hatten. Und nicht einmal so weit zurück bis zu den frühen Versuchen der US-amerikanischen Militärs, die in den 50er, 60er Jahren anfingen, atombombensichere Kommunikationssysteme zu entwickeln. Nicht zurück zur ersten E-Mail. Die hat es gegeben, irgendwann im Winter 1969. Aber keiner kann sich mehr daran erinnern, was die Botschaft im Datenpaketchen war. So, the Internet, which is the infrastructure, let me point that out too. Das Internet ist ja quasi nur die Infrastruktur für das alles. Ein System, das an sich völlig leer ist, das gar keinen Inhalt hat. Das Internetsystem also, das gab es ja schon sehr viel länger, weltweit, unter Wissenschaftlern. Forschungsinstitute weltweit hatten ja schon das Internet als solches. Aber das Internet war selbst für Wissenschaftler nur umständlich zu bedienen. Für jede Funktion gab es eine andere, mehr oder weniger komplizierte Software. Die wichtigsten Funktionen im Netz waren so etwas wie das Fernsteuern von weit entfernten Computern, das Verschicken von Datenpaketen oder eben am einfachsten noch von E-Mails. Die eigentliche Herausforderung beim Aufbau des WWW war nun die technische Infrastruktur, die weltweiten Unterseekabel, angemieteten Telefonleitungen, Vermittlungscomputer und so weiter so zu nutzen, dass man davon im eigentlichen Sinne gar nichts mehr zu wissen brauchte. Viel interessanter war es nun, all das unter einer Oberfläche von Text zusammenzufassen. Zu einem großen, nicht enden wollenden Supertext. Alle Texte der Welt. Zumindest doch aber alle wissenschaftlichen Texte, die irgendwann einmal erfasst und digitalisiert waren. Alles, womit man in Berührung kommen sollte, war, grob gesagt, ein riesiger zusammenhängender Text mit beliebig vielen Querverweisen, den sogenannten Hyperlinks. Scientific documents always at the back have references. It confirms the work of so and so and from. Wissenschaftliche Dokumente haben immer schon Referenzen auf der Rückseite. Man sagt, darum geht's in der Arbeit und das bezieht sich an der und der Stelle auf die und die andere Arbeit. Man hat ständig Referenzen. Man bezieht sich dauernd auf Kollegen. Die wissenschaftlichen Bibliotheken arbeiten ja schon lange mit Hypertext-Systemen. Sie arbeiten ja mit ziemlich präzisen Verweissystemen. Wenn man etwas finden will, dann kann man das andere Buch, das Zitat, die Stelle auch finden. Und wenn man sich das Buch auch aus irgendeiner Bibliothek von irgendwoher auf der Welt kommen lassen muss. Die ganze Sache hat ja bereits wunderbar funktioniert und wurde ganz heftig benutzt. Allerdings mit Papier, mit Büchern und Drucksachen. So haben die Leute ja schon lange gearbeitet und tun es immer noch ganz heftig, nebenbei gesagt. Was wir im Grunde gemacht haben, war also, im Grunde haben wir dieses Verfahren auf Computersysteme übertragen. Was fast nach Understatement klingt, nach falscher Bescheidenheit womöglich, das macht das System so interessant. Die Texte selbst, die Wörter, werden hier zum eigentlichen Dreh- und Angelpunkt. Geklickt wird nicht auf Schaltern, sondern immer auch im Bedeutungshof von Wörtern. Das ist, was ihn technisch und konzeptionell bis heute zutiefst im Backbone, in den Knochen steckt. Die Nähe zur Literatur ganz allgemein. Alle Arten von Texten verweben sich im Web zum allgemeingültigen Hypertext. Die Welt als Text, sozusagen. Die Idee ist in der Literatur ja auch nicht unbekannt. Die Literatur von der Romantik bis zur Moderne ist durchzogen von der Idee von grenzenlosen Texten. Von einem Text idealerweise, der eins wird mit der Welt, in dem der Leser aufgeht oder der sich wenigstens vom Leser als Co-Autor erschließen lassen will. Also eine Art mit allem verknüpfter Supertext. Oder als Ausdruck der Computerwelt Hypertext. Und tatsächlich, die wichtigsten Impulse für die Macher des Web, Tim Berners-Lee und Robert Caillaux, kamen von einem Schriftsteller, der lange schon intensiv, beinahe obsessiv an der Verbindung von Literatur und Computernetzwerken gearbeitet hatte. Then we have Ted Nelson, who gets this idea of doing it even on a network, right? Nämlich Anfang der 60er Jahre, Ted Nelson. So he was an artist, if you like. Ein Schriftsteller, ein Künstler, der sich so etwas sehr Avanciertes sogar für ein ganzes Computernetzwerk ausgedacht hatte. Ihm ging es dabei um kreative Dinge. Er wollte damit seine Texte entwickeln und Ideen untereinander verknüpfen. Und er war es, der den Begriff Hypertext geprägt hat. Theodore Holm Nelson, geboren 1937, Studium der Philosophie und der Soziologie an der Harvard University. Von Anfang an fasziniert vom Word Processing, von den Anfang der 60er Jahre gerade erfundenen Programmen zur Textverarbeitung auf dem Computer. I thought of the idea of hypertext in the fall of 1960, but not under that name, and for years. Ich habe die Idee vom Hypertext im Herbst 1960 angedacht. Da habe ich das zwar noch nicht so genannt, aber seitdem habe ich jahrelang versucht, den Leuten meine Idee zu erklären. Überall. Bis die Leute anfingen, mich ganz offensichtlich für durchgedreht zu halten. Mir war aber immer klar, dass Schreiben keine geradlinige Sache ist. Die Probleme, die wir alle mit dem Verfassen von Texten haben, die rühren alle daher, dass Texte immer als geradliniger Gedankenstrang fürs Papier gedacht werden. In einer etwas älteren Netzradiodatei erklärt Ted Nelson noch einmal seine Überlegungen. Die Kompliziertheit beim Schreiben ist ja nicht das Denken an sich, sondern die eigentlichen Komplikationen entstehen dabei, die Gedanken und Sätze in eine kohärente Form zu bringen. Gedruckter Text oder auch handschriftliches erscheint auf dem Papier ja zwangsläufig immer als Reihe, ist nacheinander organisiert. Und das sollte eigentlich nicht so sein, denn normal wäre eigentlich etwas anderes. Der Autor hat seine Bilder und Gedanken ja auch nicht als ordentliche Reihe im Kopf. Ich würde vielmehr sagen, dass sie in einer Art dreidimensionalem Raum angeordnet sind, in räumlichen Gedankengebilden, Gedankengebäuden. Dann zwingt der Autor seine Aspekte alle in eine bestimmte Reihenfolge und bringt sie hintereinander auf Papier. Und dann kommt der Leser, stößt auf dieses Hintereinander von Gedanken und er wird sich dann selbst wieder in seinem Kopf seine ganz eigenen Bilder und Vorstellungen vom Thema machen und darin umherwandern, was auch wieder nicht ordentlich aneinandergereiht ist. Literaten und Schriftsteller haben aber auch ohne Computer und Hypermedien den Versuch gemacht, die Reihung, den linearen Text aufzubrechen. Zettels Traum. Arno Schmidt 1970 in Zettels Traum. In einer Lesung klingt das zum Beispiel so. Aber in künstlerischen Dingen ist die letztere die unangenehmere. Bunteste Reihe. The Germans, was hat er jetzt noch? French, English, Meldungen in Americans, Schlagzeilen? Aus Europe. Na los, aber er mag sich beeilen. Hungersnot in Indien. Sollen Sie mal Ihre 4 Millionen heiligen Kühe schlachten? Paul, mit Recht brummig. Verfluchte Faultiere. Wieso? Arno Schmidt veröffentlicht sein Hauptwerk 1970 zwar auf Papier, aber in Zettels Traum liegen drei Texte, drei Textebenen übereinander. Im Buch sind sie in drei Spalten nebeneinander angeordnet. Der Leser springt zwangsläufig zwischen den Spalten hin und her und wird immer wieder herausgerissen aus einem gleichmäßigen, linearen Lesevorgang. So entsteht zwangsläufig ein Geflecht aus Verbindungen, Assoziationen und Andeutungen. Sich gegenseitig ihre Propagandisten wegfingen, verurteilten und Arno Schmidt hat dieses Buch in 10-jähriger Arbeit mit Hilfe überquellender Zettelkästen komponiert. Der Titel Zettels Traum ist Anspielung darauf. Ebenso wie auf den Weber Zettel aus Shakespeares Sommernachtstraum, der in einen Esel verwandelt seltsam ineinander fließende Traumerlebnisse hat. Arno Schmidt hatte allerdings noch nie etwas gehört von Computernetzwerken. Nicht 1960 zu Beginn seiner Arbeit an Zettels Traum und auch nicht bis zu deren Ende 1970. Das Internet, bis dahin das einzige weltumspannende Computernetzwerk, war in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Und mit Hypertexten hatte es ja noch lange nichts zu tun. Ähnlich erging es anfangs auch dem World Wide Web. Das frühe Web, wie es am CERN entstand, erreicht anfangs nur wissenschaftliche Kreise. Obwohl es großartig funktionierte, war es Anfang der 90er Jahre auf nur wenige Partner des CERN beschränkt. Gegen Ende 1991 hatten wir gerade einmal 20 WWW-Server weltweit. Für die normale Welt gab es davon also kaum etwas zu sehen. Bevor sich das World Wide Web tatsächlich weltweit verbreiten konnte, musste also noch etwas passieren. Entscheidend war dabei das Jahr 1993. Robert Caillot erinnert sich mit gemischten Gefühlen an den Mann, der damals das World Wide Web entscheidend mitgestaltet hat. Mark Andreessen... Mark Andreessen war zu dieser Zeit Student am National Center for Supercomputing Applications in Illinois, USA. Das NCSA war eine der Partnerorganisationen des CERN und beide waren über alte Internetverbindungen schon lange miteinander verbunden. Dort saß der knapp 20-jährige Mark Andreessen, jung, ungeduldig und überhaupt nicht zufrieden damit, dass man mit diesem neuartigen System nur, wenn auch exzellent, in wissenschaftlichen Hypertexten stöbern konnte. Die sehr amerikanische Legende vom Tellerwäscher bzw. vom Informatikstudenten zum Millionär sieht Mark Andreessen Tag und Nacht an seiner eigenen Version der Software arbeiten. Einer Software, mit der man frei im Web stöbern kann. Stöbern, Englisch to browse. Er entwickelt seine Version eines Webbrowsers. Das NCSA, Mark Andreessen und einige Mitarbeiter sehen und ergreifen die Gelegenheit, mit einer nach allen Regeln der Kunst vermarkteten Schlüsselsoftware so etwas wie die Schlüsselstellung für einen gigantischen neuen Raum, das Web, einzunehmen. Der neue Browser erhält einen sinnfälligen Namen, der ganz treffend das Bruchstückhafte und Vielfältige der Netzstruktur aufgreift. Mosaik. Mosaik. Im Verlauf des Jahres 1993 erscheinen Dutzende kostenlose sogenannter Alpha- und Beta-Versionen, die von einer neugierigen Test- und Netzgemeinschaft verfolgt und eifrig verbreitet werden. Hi, this is Mark Andreessen at the National Center for Supercomputing Applications. Mark Andreessen begrüßt Sie zum NCSA Mosaic. Auf einer historischen Website, die über 10 Jahre alt ist und sozusagen eingefroren im ursprünglichen Zustand, erklärt Mark Andreessen die neuen Attraktionen selbst. Auf Knopfdruck. You just clicked on the first sound icon. Sie haben gerade auf den ersten Geräuscheknopf gedrückt. Damals spektakulär neu und attraktiv im Web sind vor allem Klänge, Musik, Geräusche, Stimmen. In einem Dokument vereint und untereinander verknüpft. Und sogar Bilder und bewegte Grafiken können ziemlich präzise mit Texten verbunden werden. Damit sind die Zutaten für die Erfolgsgeschichte des Web beisammen. Multimedia und Marketing. Eine der hier verknüpften Sites ist die damals berühmte Website der Honolulu Dinosaur Exhibition. Eine der ersten Hypermedia-Websites überhaupt. Die Honolulu Community, eine Art Bezirksverwaltung Honolulus, hatte gut 10 Bilder von Dinosauriern im Web. Dazu Texte und den interaktiven, anklickbaren Museumsführer. Viele andere Beispiele gibt es heute nicht mehr. Oder es gibt sie jetzt ganz anders. www.whitehouse.gov zum Beispiel. die Website des Weißen Hauses in Amerika. Damals war das nur eine nackte Liste mit Pressemeldungen. Keine davon war jünger als 48 Stunden. So lange dauerte es mitunter, Pressetext in Online-Archive einzubinden. Damals, vor unglaublichen 10 Jahren. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Die Website WhiteHouse.gov ist heute ein strategisch sorgsam gepflegtes Medium der US-Regierung. Thank you all. Welcome. Thanks for coming. Good morning. Mit Web, Video, gestreamtem Radio und einer voll und ganz spanischsprachigen Version. Der Casablanca-Website. Übrigens in einer Sprache, die langsam aber sicher Englisch als vorherrschende Sprache im Web ablösen wird. Außerdem in 10 Sprachen verfasste Ramadan-Messages, der auf Französisch, Kurdisch, Russisch, Persisch und allerlei ausgewählten arabischen Akzenten verfassten präsidialen Botschaft zur muslimischen Fastenzeit. Chinesische Webangebote gibt es 1993 noch gar nicht. China wird 1994 ans Internet angeschlossen, ebenso Burkina Faso, Panama, Usbekistan oder der Libanon. Vorher geht noch die UNO mit ihrer Website online. Ebenso wie Russland, die Türkei und Liechtenstein. Auf dem schwarzen Kontinent, heute noch ein großer weißer Fleck auf der Online-Landkarte, sind es Ghana und Ägypten. Heute ist das Web für viele vor allem so etwas wie Click and Go, Shoppen, Musik-Download, vielleicht auch Nachrichten lesen am Bildschirm. Das sind alles wunderbare Sachen, zugegeben. Aber für die meisten Netzbesucher ist viel mehr auch gar nicht möglich. Nicht mit den üblichen Browser-Programmen. Und ohne Spezialsoftware und Fachwissen war selbst das Veröffentlichen von einfachen Texten im Netz lange Zeit undenkbar. Kein Wunder, dass Robert Caillot bei aller Begeisterung für das Web an sich nicht wirklich zufrieden ist. Mosaic hat das Web zwar populär gemacht, aber für ihn hat die Software bei der gesamten Webentwicklung die falschen Schwerpunkte gesetzt und de facto auch durchgesetzt. Robert Caillot, immerhin einer der Erfinder des WWW über Mark Andreessen, seine Erfolgssoftware Mosaic, und seine visionäre Kraft vor 10 Jahren. Ich meine, er hat ganz und gar nicht verstanden, worum es uns dabei ging. Und letztlich war das, was er gemacht hat, genau das, was wir überhaupt nicht wollten. Das war, ich würde sagen, er hat einen Virus produziert. Etwas, das so einfach zu kopieren war, aber mit so wenig Funktionalität. Ich glaube, dass es genau das ist, was den Mosaic-Browser so unglaublich populär gemacht hat. Es war alles so simpel. Wie ein Honigtopf, dass er die Leute verführt hat, würde ich sagen. Und die Leute haben geglaubt, das ist das Web. That it attracted people and made them believe this was the web. Andererseits, genau das ist ja auch das Web. Zumindest ist das Web mit all seinen Fallstricken, Banalitäten und seinem bodenlosen Grundrauschen ganz offensichtlich attraktiv. Die Strategie geht auf. Mit der Software Mosaic startet die explosionsartige Verbreitung des Web. Im Laufe des Jahres 1993 erscheinen die ersten fertigen Mosaic-Browser für allerlei unterschiedliche Computersysteme. Und schließlich, vor ziemlich genau 10 Jahren, im November 1993, erscheint auch die fertige Version der Mosaic-Software für die große Masse der Computer, für die Microsoft Windows-Systeme. Es beginnt ein beispielloser Ansturm auf die Rechner, von denen sich Millionen etwas versiertere Internet-User Mosaic runterladen und im Laufe weniger Monate das Web um das Tausendfache wachsen lassen. Und plötzlich ist es dann irgendwann einfach da. Das Web. Was folgt, sind die unglaublichen Erfolgsgeschichten der Dotcom-Firmen. Junge Computerdienstleister, Programmierer und Webdesigner, damals wie heute vor allem im Silicon Valley, Kalifornien, USA, und mit ihnen der Geist der New Economy. Nach der ersten großen Welle von Mosaic folgt eine der ersten Dotcom-Erfolgsgeschichten. Die von Mark Andreessen selbst. Der verlässt das NCSA und gründet 1994 sein eigenes Unternehmen, Netscape, Netzraum. Erster Geschäftsführer wird der erfahrene Geschäftsmann Jim Clark. Jim Clark hatte lange zuvor das Computerunternehmen Silicon Graphics gegründet und war mit seinen neuartigen Grafikcomputern bei den Hollywood-Weltraumfantasien von Krieg der Sterne für die spektakulären Computeranimationen verantwortlich. Der begeisterten Eroberung des Weltraums folgt die Expansion im Web oder im Cyberspace. Wenn es anfangs auch praktisch kaum Unterschiede gibt zwischen Mosaic und den frühen Netscape-Versionen, die Netscape-Software verbreitet sich ebenfalls wie ein Lauffeuer und beherrscht sehr bald für die kommenden Jahre 80-90% der Bildschirmoberflächen. 1994 gehen online der japanische Premierminister und das englische Unterhaus. Pizza Hut macht es möglich und wird der erste Pizzadienst im Internet. Sich einrichten im neuen flachen Raum am Bildschirm. Sich und zukünftige Kunden. Das funktioniert über Markenpolitik, Erlebniswert, Versprechen, Interface-Design, über Bilder und Metaphern. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Surface is fine and watery. Der Netscape-Raum ist Raum im Sinne von formlos und undefiniert groß. Der Navigator ist das Werkzeug, um im Raum zu navigieren. Scheinbar winzige Details sind die Netscape-Logos. 32x32 Pixel groß, knapp 12 mm, die grafischen Markenzeichen. Der Netscape-Browser-Navigator erhält als Icon ein Atavismus, das hölzerne Schiffssteuerrad, das einem Kontinententdecker wie Christoph Kolumbus zur Ehre gereichen würde. Grafisch steht es für Neuland, Entdeckung, im Zweifelsfall auch für Raubrittertum. Das sind die grafischen Vorboten der New Economy. Und für die, denen solche Bilder und Metaphern nicht stark, nicht zielgenau genug sind, für die erfindet einer der frühen politischen Unterstützer des Technoliberalismus noch stärkere Bilder. Unter US-Präsident Bill Clinton ist das Vizepräsident Al Gore. I took the initiative in creating the Internet. Die viel beachtete und viel belächelte Bemerkung Al Gores, er habe das Internet erfunden, findet sich in Suchmaschinen und Tauschbörsen in den gleichen Kategorien wie Comedy oder seltsame Filmzitate. Zu Unrecht eigentlich, denn Al Gore selbst jedenfalls betont, er habe damit immer nur gemeint, er habe sich mächtig dafür eingesetzt, die Informationstechnologie voranzutreiben. Was stimmt? Viele der frühen staatlichen IT-Infrastrukturmaßnahmen gehen tatsächlich auf sein Konto. Vor allem aber gilt das für das von ihm formulierte Leitbild, das sehr viel dankbarer aufgenommen wurde. Sein Bild vom Information Highway. Im Deutschsprachigen wurde daraus schnell die Datenautobahn. Highway jedenfalls war eine Metapher, die in den USA stark an die staatlichen Strukturprogramme der 50er und 60er Jahre erinnerte. Hier wurden vor allem tatsächlich Schnellstraßen gebaut und der Auto- und Warenverkehr mit allen Mitteln angekurbelt. Information Highway ist eine ziemlich geradlinige Vorstellung. Und selbst alle möglichen Abzweigungen und Seitenstraßen mit einbezogen, eine ziemlich zielgerichtete Vorstellung. Bei Al Gore war es die beschworene strahlende Cyber-Future, eine zukünftige Gesellschaft, auf deren Versorgungskanälen Informationen zirkulieren sollten. Zu finden war die Zukunft demnach immer geradeaus, irgendwo da hinten am Cyber-Horizont. Aber wie bewegt man sich eigentlich im Netz? Und wieso bewegt man sich überhaupt? Zunächst einmal sitzt man fest verkabelt vor seinem Bildschirm. Die Idee, dass sich hier Menschen in Daten oder ähnlichen Räumen im Cyberspace oder eben auf ozeanischen Datenmeeren bewegen, ist verblüffend und einleuchtend zugleich. Eine der frühesten und hartnäckigsten Metaphern für das Scheinbare, sich bewegen im Netz und Web, ist ja auch Surfen. Das Web als Medium zum Surfen. Das ist grenzenlos, rauschend und rauschhaft. Beim eigenartig hochkonzentrierten Surfen auf den Oberflächen. Und ozeanisch fließend wird es dann beim Abtauchen in die Tiefen des Web. Beim Abtauchen in tiefenpsychologische Dimensionen des Web-Erlebens. Nichts ermöglicht einen so spielerischen Umgang mit dem Unbewussten wie das Spiel. Nichts so viel Netz erleben wie das Online-Spiel. Sandra betritt den Bahnsteig. Eine frühe, intensive Form von Internet- und Web-Erlebnissen vermitteln Online-Spielwelten, die sich mit dem populären Web über universitäre Telnet-Könner hinaus verbreiten. Weiter geht es dann im reinen Textbereich des Terminal-Programms. Unitopia ist ein Spiel. Es ist nicht die Realität. Es dient einzig und allein dem Zweck, gemeinsam Spaß zu haben. Mads, das waren schon in Zeiten mit langsamen Modem-Anschlüssen Online-Spiele ganz ohne Grafik. Sozusagen die literarische, rein schriftliche, interaktive Version vom Cyberspace, in dem man online anderen Spielenden begegnet, die irgendwo auf der Welt an anderen Internetrechnern teilnehmen. Das Mad ist an und für sich ein textorientiertes Spiel ohne Grafik, wo man in virtuelle Räume geht, sich Raumbeschreibungen durchliest. Es laufen einem Monster über den Weg, die kann man bekämpfen. Man kann natürlich auch völlig gewaltfrei in so einem Mad leben und die Zeitung lesen oder sich einfach nur auf den vielen Kanälen unterhalten oder aber Aufgaben, Rätsel, Quests lösen. Unitopia ist mehr als ein Spiel. Man interagiert mit Menschen. Das erfordert gegenseitigen Respekt, Höflichkeit und Rücksichtnahme. Man tippt in die Tastatur beispielsweise R-Knuddel. Das steht für Remote-Knuddeln. So ein Umarmen. Auf dem Bildschirm des anderen wird dann ausgelöst, du wirst von Toe aus der Ferne geknuddelt. Und dann merkt man, dass der andere an einen gedacht hat und einen virtuell umarmt. Sandra zerfällt plötzlich zu Staub. So in cyberspace it's well known the body is represented by your textual description of the body even now that you have. Im Cyberspace wird dir dein Körper voll und ganz von einer rein schriftlichen Äußerung ersetzt. Sogar jetzt, wo es mehr und mehr grafische Vertreter gibt. Sherry Turkle, Psychologin am amerikanischen Massachusetts Institute of Technology, hält solche Texte, Beschreibungen und Erlebnisse jedenfalls für so frappierend, dass sie ihre psychologische Forschung darauf fixiert. 1995 erscheint Life on the Screen, Leben auf dem Bildschirm. Mit einiger Verzögerung erscheint das Buch dann 1998 in deutscher Sprache als Leben im Netz, Identität in Zeiten des Internet. Heute füllen akademische Abhandlungen, Diplom, Magister, Doktorarbeiten über Mads und ihre Bewohner und deren Sozialverhalten, gedruckt, gebunden und archiviert, unzählige Regalmeter in Hochschularchiven. Life on the Screen gilt aber 1995 fast als Gründungsdokument einer humanwissenschaftlichen Internetforschung. Bislang hatten sich vor allem Informatiker, Techniker und Systemtheoretiker damit befasst und die ersten frühen Heldenromane der Dotcom-Ära. Ansonsten gehen 1995 die ersten Radios ins Web, die dank der neuen Real-Audio-Technik 24 Stunden ausschließlich online zu hören sind. Die großen Netzzugangsbesorger CompuServe und American Online bieten ihren Kunden den vollen Zugang zu Web und Internet statt nur zu ihren eigenen Communities. Die kanadische Regierung und der Vatikan gehen online. Sherry Turkle hatte vor ihrem Interesse an Web-Phänomenen bereits ausführlich einzelne Mensch-Computer-Verhältnisse betrachtet. Der einzelne Mensch im Kontext mit dem einzelnen Computer, nicht vernetzt, so wie es bei der überwiegenden Zahl der Rechner der Fall war. Und dabei deutlich befunden, Computers are not just tools. Computer sind nicht einfach Werkzeuge. Wie gesagt, es sind innige Vertraute. As I've said, they are intimate machines. Computer sind die besseren Objekte, Übergangsobjekte im Sinne des britischen Psychoanalytikers Donald Winnicott. Psychische Objekte, wie es bisher klassischerweise Teddybären waren. Oder eben auch Geräusche und Gerüche, die mit Projektionen aufgeladen werden, denen man psychisches Verhalten und Reaktionen zuschreiben mag. Und das gilt, wie Sherry Turkle sagt, selbstverständlich auch für Computer, die ja sogar als im höchsten Maße veränderlich, launisch und eben auch als freundlich oder feindlich empfunden werden. Und das gilt auch für die Netzumgebung, für die ozeanischen Weiten des Web und seine vielen mehr oder weniger konkreten Objekte, auf die man dort trifft. In den frühen 80er Jahren habe ich ja schon Computer als das zweite Selbst bezeichnet, als psychologische Objekte und Projektionsflächen. Das waren bisher aber immer nur Beziehungen zwischen Zweien. Ein Mensch allein mit einer Maschine. Sherry Turkle diagnostiziert ziemlich komplexe und innige Beziehungen bereits zu einzelnen Computern. Nicht im Sinne von Mangel und Neurose, sondern vielmehr als eine präzise Beschreibung der Computer- und Medienfaszination. Das ist etwas, das sich mit der Verbindung von Millionen von Rechnern und Usern zum Internet beinahe ins Grenzenlose steigert. Die Erfahrung im Netz geht darüber hinaus. Das Netz verbindet Millionen von uns und schafft für uns alle so etwas wie ein paralleles Leben. Gelegenheiten, ganz vielfältige andere Aspekte der eigenen Persönlichkeit auszuspielen. Diese relative Anonymität im Netz ermöglicht vielen ganz unergründete Facetten ihrer selbst auszuleben. Es ist zum Beispiel gar nicht unüblich, dass ein und dieselbe Person im einen Chatroom den wilden Mann markiert, sich woanders als gut betuchter Snob ausgibt und im dritten Chatroom den sensiblen Allesversteher gibt. Die Mitglieder der niederländischen Agentur Bilwet schreiben ihre Texte häufig zu zweit. Beim Schreiben zu zweit entsteht ein Third Mind, ein Dritter. Das ist die Agentur Bilwet, sagt Gerd Lofink, einer der Autoren. Bilwet fordert seit ihren Anfängen, seit Anfang der 90er Jahre, eine fröhliche und ambulante Wissenschaft. Einen fröhlichen Umgang mit dem Web, mit Medien überhaupt. Bilwet fordert: Keine Theorie, sondern eine Theoriepraxis. Sind wir beinahe also bei der Netzkunst? Als praktische Netzkritiker fragen sich Bilwet: Was ist Kultur im Zeitalter der Massennetze? Sollen die Künstler für die Autonomie des Netzes einstehen, als Interface-Designer das Volk erziehen oder das schlechte Gewissen des globalen Dorfs vertreten? Gibt es eine Notwendigkeit für die künstlerische Weiterentwicklung von Film und Fernsehen? Muss es wirklich in Galerie und Museum stattfinden? Vieles deutet darauf hin, dass Kunst als Kunst versucht, unsichtbar zu werden und in den Bereichen der Wissenschaft, der Werbung und des Workgroup-Managements aufgeht. Der Gedanke endet mit der zumindest reizvollen Idee, mit der Möglichkeit: Es gibt keine Netzkunst. Mit Netzkunst haben nicht nur Kunstmarkt, Museen und vor allem Restauratoren ihre Schwierigkeiten. Abgesehen davon, dass webbasierte Medienkunstarbeiten von gestern heute häufig kaum mehr lesbar sind. Als geeignete Orte für Webmedienkunst, die als solche auch erkennbar sein soll, haben sich Medienkunstfestivals und größere Kunstereignisse erwiesen. 1997. Die 10. Kasseler Documenta, Leiterin Catherine David, berühmt für die erstmals starke Gegenwart von Netzwerk Medienkunst. You can order and eat delicious. Köstlich bestellen und essen. Documenta-Besuchende sprechen ihre Essensbestellung in schallleitende Ofenrohre, die sich dutzende Meter durch die Eingangshalle winden. Sie enden in der Küche, in der der Künstlerkoch Matthew Ngu das Essen zubereitet. Seine Behauptung, man könne hier Essensbestellungen aufgeben, kann nur praktisch überprüft werden. Und wenn es funktioniert, dann bekommt der Besteller eine Antwort als E-Mail auf dem Bildschirm und einige Zeit später vollendet das bestellte Essen serviert. 2001. Die Biennale in Venedig lässt vom slowenischen Pavillon aus, juristisch abgesichert, das erste Mal Computerviren in den Netzkörper hinein verbreiten. 1995. Ars Electronica Festival in Linz. The Telegarden. Beim Telegarten steuert die Netzgemeinschaft Roboter mit multifunktionalen Roboterarmen, um einen eng umgrenzten realen Garten anzulegen und jahrelang zu pflegen. Immerhin zehntausende Online-User haben sich beteiligt. Aber was ist das schon gegen Paketdienste wie United Parcel, UPS, die seit Jahren schon jedes ihrer Pakete im Netz am Bildschirm verfolgen lassen? Egal, wo auf der Erde es sich gerade befindet. Im Vergleich zu E-Commerce-Sites, die Sie namentlich begrüßen, egal von welchem Rechner Sie sich einloggen. Oder im Vergleich zur kleinen südpazifischen Inselgruppe Tuvalu, die 1996 unter dem Länderkürzel .tv registriert wurde, sowie andere .uk, .de und .ch. Ihren guten Namen hat Tuvalu kurz darauf für 50 Millionen Dollar an einen amerikanischen Domain-Registrator verkauft. Der kann nun bei einer Vertragslaufzeit von 12 Jahren .tv-Domains höchstbietend verkaufen. zur Freude der weltweiten Fernseh- und Unterhaltungsindustrie wie dem deutschsprachigen Nachrichtensender NTV oder Viva TV. Menschen erleben bei Licht betrachtet nichts mehr. Die Biografien bilden einen Stehversuch, ein Drama ohne Bewegung. Das ist vor allem ein innerliches Erleben. Man schwelgt in einem Überfluss an Interpretationen, ob es nun um verdrängte Leben, Automarken, Urlaubsziele oder Familienprobleme geht. Es entsteht eine Schleife von einer Vergangenheit, die keine gewesen ist, zu einer Zukunft, die nichts bieten wird. Tim Berners-Lee, nennen wir ihn Erfinder 1 des World Wide Web, sitzt seit langem nicht mehr am Schweizer CERN, sondern im bisher völlig unerwähnten W3C, am MIT, USA. Das W3C, World Wide Web Consortium, ist die internationale Kontrollinstanz, ein bisschen so etwas wie die UNO im Web, gegründet Mitte der 90er Jahre zur Hochzeit des sogenannten Browserkriegs. Netscape und Microsoft hatten mit ihrem Machtkampf um die Vormachtstellung im Netz Entwicklungen blockiert und Webinhalte schlicht unleserlich werden lassen. Das Konsortium diskutiert seitdem ohne Unterlass, setzt Standards und kontrolliert technische und konzeptionelle Entwicklungen im Web. 400 Mitgliedsorganisationen sind hier vertreten, auch viele Softwareunternehmen, damit nicht immer ausgerechnet die Schnellsten das Spiel bestimmen und die, die sich vor allem durch mächtiges Marketing ausbreiten können. Und im Moment sieht es doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, meint auch Robert Caillot, Erfinder 2 des World Wide Web. Und mit dem, was sich dort langsam abzeichnet, ist er dann eigentlich ganz zufrieden. 10 Jahre nach dem Big Bang im Web. So als könnte das in Zukunft noch etwas geben mit dem Web. Wenn man nur ein bisschen die Augen drauf hat. In our case, it's taken 10 years between the Mosaic disaster. Im Fall des World Wide Web hat es 10 Jahre gebraucht seit der Mosaik-Katastrophe, bis es jetzt langsam wieder eine Reihe brauchbarer Werkzeuge gibt, um im Web sehr einfach zu publizieren. Wir wollten immer schon vernünftige und gute Standards, sodass man immer schon ganz einfach im Web hätte publizieren können, Websites aufbauen, ganz einfach am Laufen halten, lauter Dinge, die jetzt erst anfangen, sich durchzusetzen. Man muss ziemlich vorsichtig sein mit dem Zeug, das man auf das Web und auf die Welt loslässt. Sonst gibt es einen Flächenbrand, weil sich jede Software unglaublich schnell und kostenlos kopieren lässt. Und das war, meine ich, das Riesenproblem mit den Mosaik-Leuten. Sie wollten so schnell wie möglich Mosaik verbreiten und dann erst nachdenken. Das ist irgendwie immer das Problem mit den Amerikanern. Die schießen zuerst und dann erst denken sie nach. Von der Gesellschaft des Spektakels zur Gesellschaft des Debakels. It's like drug dealing, okay? Das ist ein bisschen wie Drogenhandel. Du verteilst Drogen umsonst, bis die Leute den Drogen verfallen sind. Und dann verwenden sie eine unendliche Energie und Zeit dafür, die Sache am Laufen zu halten. Der heidnische Glaube an neue Medien, Projektmanagement, Bewachung, Flexibilisierung, Umschulung, Improvisation, Imago und Identität ist die bewährte Methode, um neue Techniken einzuführen. Anfänglich besteht Verblüffung über das Funktionieren von all den merkwürdigen Apparaten und Konzepten. Sobald sie allgemein verbreitet sind und wirklich arbeiten, verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf die Momente, in denen die Methoden und Techniken versagen, und schon sind sie abgeschrieben. Einmal in der Normalität angelangt, verliert jeder Cybertechno seinen Glanz und kann routiniert verwendet werden. Von Datendandys und Infoarchitekten. 10 Jahre World Wide Web. Ein Feature von Justus Herrmann. Redaktion Franziska Bethke. Sprecherinnen und Sprecher Klaus Brömmelmeier, Annette Herbst, Justus Herrmann, Desiree Meiser, Christoph Schwegler. Regie und Produktion der Autor. Technik Tom Willen. eine Koproduktion von Schweizer Radio DRS und dem Deutschlandfunk 2003.